Kundgabennummer 6115 vom 21.11.1954. Wegkreuzung. Weg nach oben richten. Wenn ihr an einen Kreuzweg kommt und nicht wisset, wohin ihr euch wenden sollet, dann wählet den Weg, der nach oben führt. Fürchtet nicht die Beschwerden des Weges, schrecket nicht zurück, so er zuweilen unpassierbar scheint, sondern denket daran, dass ihr nur durch Überwinden das Ziel erreichen könnet, dass ihr aber tausendfach für eure Mühen und Strapazen entschädigt werdet. Lasset euch niemals verleiten, einen Weg nach unten zu gehen, selbst wenn er euch reizvoll und unbeschwerlich erscheint. Er führt doch in die Tiefe. Euer Gewinn aber ist oben, und dass der Weg nach oben beschwerlich ist, beweiset schon, dass er auch der rechte ist. Ihr solltet euch bewähren während des Erdenlebens. Ihr sollt überwinden, kämpfen und stetig vorwärts schreiten, doch niemals stehen bleiben oder zurückgehen, denn ich werde euch stets oben erwarten, nicht in der Tiefe. Und so ihr unentschlossen an einer Wegkreuzung steht, dann werden sich euch auch Führer nahen, und dann achtet dessen, was sie euch vorschlagen. Achtet darauf, ob sie euch liebevoll ihre Begleitung, ihre Hilfe anbieten oder ob sie euch nur zu locken suchen mit Hinweisen auf die euch erwartenden Freuden und Genüsse, so ihr ihrem Rat Folge leistet. Achtet dessen, was euch die Freunde als Ziel anpreisen, und ihr werdet die rechten Führer schon erkennen, so ich selbst euer Ziel bin. Dann nehmet ihre Führerschaft an, und sie werden euch stützen und euch hinweghelfen über Klippen und Felsen, über Dornen und Gestrüpp, denn sie sind meine Boten, die ich euch entgegensende, auf dass ihr nicht schwach werdet oder umkehret. Und bald werdet ihr die Mühsal nicht mehr so empfinden, denn über euch erstrahlt ein Licht, und diesem Licht gehet ihr nun entgegen, und ihr achtet nicht mehr der Beschwerden des Weges, weil eure Augen nur himmelwärts gerichtet sind. Ein abwärts führender Weg ist eine Gefahr, ein ebener Weg erfolglos. Nur ein Weg, der aufwärts führt, kann euch Menschen dem Ziel zuführen, um dessen Willen ihr den Erdengang zurücklegt. Denn dieses Ziel kann nur durch Überwinden und mühsames Streben erreicht werden. Ihr müsstet im freien Willen tätig werden und dadurch den Beweis erbringen, dass ihr dem Herrn der Tiefe entfliehen und in das Reich gelangen wollt, das mir angehört. Und dass ihr bewusst alles auf euch nehmet, um mich zu erreichen. Und ihr werdet wahrlich dann auch die Kraft empfangen und selbst die unüberwindlich scheinenden Hindernisse überwältigen. Denn diese Kraft trägt euch euer Wille ein, der sich nun offen für mich bekennt, dem er einst widerstand. Amen.